schlecht und brutal. Ihr kennt mich zwar nicht, doch das ist euch egal. Es ist gemein, schlecht und brutal. Ihr kennt mich zwar nicht, doch das ist euch egal. Ihr kennt mich zwar nicht, doch das ist euch egal.